B. Sie sind jetzt der Sprachschatten. Hören Sie, sprechen Sie und vergleichen Sie. Und ich war in Paris. Oh, du warst in Paris. Wir waren in der Küche. Ah ja, Sie waren in der Küche. Heute Nachmittag war ich in der Stadt. Ach so, du warst in der Stadt. Wir waren am Wochenende in Berlin. Ach, Sie waren in Berlin. Ich war im Café. Ah, du warst im Café. Wir waren im Deutschkurs. Sie waren im Deutschkurs.